wacht auf, wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder, ihr Adern und ihr Glieder, singt ihr gleichen Freuden wieder, und singt ihr gleichen Freuden wieder. Unser Gott gefällig sein. Und ihr andachtsvollen Zeiten, ihr andachtsvollen Zeiten, sollt ihm ein solches Lob bereiten. Ihr andachtsvollen Zeiten, ihr andachtsvollen Zeiten, ihr andachtsvollen Zeiten, sollt ihm ein solches Lob bereiten. Dabei sich Herz und Geist erfloh. Ihr andachtsvollen Zeiten sollt ihm ein Lob bereiten, dabei sich Herz und Geist erfreut, dabei sich Herz und Geist erfreut. Wacht auf, wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder, ihr Adern und ihr Glieder, singt ihr gleichen Freuden wieder, und singt ihr gleichen Freuden wieder, ihr gleichen Freuden wieder, die unseren Gott gefällt sein. Unser Gott gefällig sein.